Sinn. Nur blöd, wenn das geschieht im Risikogebiet. Denn bis zum nächsten Morgen blieb ihr Gesicht verborgen. Doch wenn ich ehrlich bin, da war das gar nicht schlimm. Zu Hause, denn täglich um 4 steht jemand vor der Tür. Ich frage, wer ist da? Der Gesundheitsminister, der macht, wenn du ihn lässt, einen Corona-Test. Doch was musste ich da sehen? Hey, sie hatte nur eine Maske an. Sie hatte nur eine Maske an. Mundschutzmaske an. Hey, oh, hey, eine Mundschutzmaske an. Die hat sie niemals abgetan. Springen! Hey, sie hatte nur eine Maske an. Sie hatte nur eine Maske an. Sie hatte nur eine Maske an. Abstand wahren, Hygiene achten und so weiter.